Dichter doch den Schlachtruf höre, dann schreit er nie verstummt. Ich kann doch die Fahnen sehen, fest in der Hand, wie sind die im Wind. Ich kann doch die Soldaten sehen, in Treue vereint, kämpfen sie für ihr Land. Ich kann doch die Flammen sehen, ohne Reue wurde deutscher Boden verbrannt. Der Stolz und die Treue weiterkämpft, auch wenn der Körper nicht mehr kann. Sie hatten ein großes Ziel vor Augen, ein weißes, reines, großes, deutsches Vaterland. In den Tag hinein hinaus auf die Ferne. Der Stolz und die Treue weiterkämpft, doch wenn der Körper nicht mehr kann. Sie hatten ein großes Ziel vor Augen, ein weißes, reines, großes, deutsches Vaterland.